Hallo und guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich hier eingefunden haben. Ich bitte Sie um Ihre gesamte Aufmerksamkeit, denn was ich Ihnen jetzt sagen werde, gibt Ihnen die Möglichkeit, aus einer Situation herauszukommen, in der Sie feststecken. Ich habe festgestellt, dass Sie mitten in äußerst schädlichen Schwingungsknoten stecken. Diese Schwingungsknoten entziehen Ihnen Ihre Energie, erschöpfen Sie und hindern Sie daran, Ihre Probleme zu lösen. Sie sind sicher oft müde, nicht wahr? Sie hoffen, Sie bitten, Sie plagen sich ab und sehen dennoch keine echte Änderung und Ihre Probleme bleiben bestehen. Ich sage es Ihnen aus tiefstem Herzen, jetzt ist nicht der richtige Augenblick, den Kopf hängen zu lassen, ganz im Gegenteil. Bleiben Sie guten Mutes, denn mit meiner Hilfe wird sich alles ändern. Sie werden schnell aus dieser Situation herauskommen. Das Unwohlsein, das Sie manchmal verspüren, wird verschwinden. Die Alltagsprobleme, denen Sie sich gegenübersehen, werden sich auflösen. Besser noch, das Glück wird sich zu Ihren Gunsten drehen. Sie können sogar unverhofft größere Einnahmen erhalten. Ja doch, natürlich. Aber zuvor möchte ich Ihnen etwas mehr über diese Schwingungsknoten sagen, denn Sie wissen ja, was man sagt. Kennt man das gegnerische Terrain, ist der Widersacher schon so gut wie besiegt. Gut, zunächst möchte ich Ihnen erklären, wie ich erfahren habe, dass Sie inmitten eines Schwingungsfeldes stehen, das, sagen wir einmal recht, stabil ist. Alles begann vor einigen Tagen. Ich überraschte mich dabei, mehr als sonst an Sie zu denken. Haben Sie mir, ohne es bewusst zu wollen, unterschwellig Ihre Gedanken geschickt? Ich weiß nicht. Oder haben Wesen, die Sie schützen, meine Gedanken in Ihre Richtung gelenkt? Ich habe keine Antwort darauf. Nur eines ist sicher, diese wiederholten Gedanken haben meine Aufmerksamkeit geweckt. Ich habe daher Ihren Vornamen auf ein weißes Blatt Papier geschrieben und mein Pendel zur Hand genommen. Ich habe mich intensiv auf Sie konzentriert und plötzlich wurde das Pendel verrückt. Es bewegte sich völlig unvorhersehbar. Als ich das sah, sagte ich mir, dass Sie tief in Problemen stecken, aber ich wusste noch nicht in welchen. Ich legte also mein Pendel ab, ließ alle meine Gedanken fahren, damit Visionen zu mir kommen konnten. Da habe ich gesehen, dass Sie äußerst negativen Schwingungsknoten zum Opfer gefallen sind. Damit Sie eine Vorstellung erhalten, es sieht aus wie große magnetische Wolken. Es ist sehr, sehr belastend, sehr schwer. So schwer, dass ich eine Reinigung durchführen musste, als ich wieder zu mir kam. Während dieser kurzen Astralreise hat mein Geist tatsächlich ein wenig dieser negativen Energien abbekommen und sie hat mich schon erschöpft. Was Sie betrifft, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was Sie jeden Tag erdulden. Aber Sie werden sich fragen, woher diese Schwingungsknoten genau kommen. Eine gute Frage. Sie kommen aus verschiedenen Quellen. Deswegen bilden sich auch Knoten an den Kreuzungspunkten. Ihr Heim vor allen Dingen ist über Boden und Umfeld besonders belastet. Und da sich Ihr Heim an einem zentralen Punkt zwischen all diesen Strömen befindet und da Sie zusätzlich ein empfänglicher Mensch sind, nun ja, sind Sie das erste Opfer davon. Die Frage, die Sie sich wahrscheinlich nun stellen, lautet: Was ist zu tun? Es kommt nicht in Frage, umzuziehen, natürlich nicht. Wir haben hier nicht den Fall, dass Sie Opfer von bösartigen Wesen geworden wären. Nein, nein, glücklicherweise haben wir damit nichts zu tun. Ich werde Ihnen genau sagen, was erforderlich ist. Man muss, Achtung, erstens diese Schwingungsknoten zerstören. Zweitens Ihr Energiesystem reinigen. Drittens Ihren Energiezentren neuen Antrieb verleihen. Dazu habe ich ein Spezialprogramm für Sie vorbereitet, dem ich den Titel »Einfach meine Schwingungsknoten beseitigen« gab. Sie müssen nur befolgen, was in diesem recht einfachen Programm beschrieben wird, damit sich alles arrangiert. Genau. Sie stellen im Übrigen sofort die ersten positiven Auswirkungen fest. Sie werden Ihre Energie zurückgewinnen und im Laufe der Tage beseitigen sich nicht nur Ihre Probleme, nein, auch Chancen stellen sich wieder ein. Ich wäre gar nicht überrascht, wenn Sie beispielsweise größere Geldeingänge verzeichnen könnten oder wenn Sie eine fabelhafte Begegnung erlebten. Es ist ganz einfach. Wenn Sie beginnen, das Programm zu befolgen, zeigt sich das Leben in neuem Licht. Wenn Sie morgens aufstehen, ist es keine Last mehr, sondern die reine Freude. Und wissen Sie warum? Nun, weil Sie endlich Geschmack am wahren Glück gefunden haben. Sie haben genügend gelitten. Es ist höchste Zeit, etwas gegen diese Schwingungsknoten zu tun. Daher klicken Sie ohne zu zögern auf das Fenster, das unter diesem Bildschirm erschienen ist. Bis gleich.